Ich mag Geld, ich kann damit alles kaufen. Ich mag Bitches, drin in meinem Bett zum Fuck. Ich mag Fashion, ich trag am liebsten neue Sachen. Ich mag Geld, Hoes, Fine Fashion, Trüffelpizza, Mittag. Ich mag Geld, ich kann damit alles kaufen. Ich mag Bitches, drin in meinem Bett zum Fuck. Ich mag Fashion, ich trag am liebsten neue Sachen. Ich mag Geld, Hoes, Fine Fashion, Trüffelpizza, Mittagessen. Geld, Hoes, Fine Fashion, Trüffelpizza, Mittagessen. Auch wenn wir noch gar nichts haben, ich sitz irgendwann im Essen. Ich weiß, wir sind die Besten, lass es mir nicht ausreden. Du kannst mir den Dick blasen, ich lass dich nicht ausreden. Ihr findet Ausreden, weil ihr nichts gebacken kriegt. Ich hab rote Abdrücke von den Ketten am Genick. Hab die Bitch aus Spaß gefickt, deine Bitch im Bad gefickt. Du fragst, warum fickst du jetzt einfach meine Bitch? Ich sag es nicht, laber hier nicht rum. Ich mach den Stuff und schaue dann 180 km/h am Tourbus auf der Autobahn. 2 Stunden Show heißen 3000 Netto. Heißen im Restaurant sitzen und nicht einkaufen mein Netto. Ich bin noch nicht richtig draußen, doch ich geh nicht back ins Ghetto. Will den Diplomatenstatus drauf auf meinem Perso. Ich mag blonde Bitches, die den Dick tief in den Mund nehmen. Lese zwar kein Buch, doch werd das Blatt jetzt für mich umdrehen. Ich mag Geld, ich kann damit alles kaufen. Ich mag Bitches, drin in meinem Bett zum Fuck. Ich mag Fashion, ich trag am liebsten neue Sachen. Ich mag Geld, Hoes, Fine Fashion, Trüffelpizza, Mittag. Ich mag Geld, ich kann damit alles kaufen. Ich mag Bitches, drin in meinem Bett zum Fuck. Ich mag Fashion, ich trag am liebsten neue Sachen. Ich mag Geld, Hoes, Fine Fashion, Trüffelpizza, Mittagessen. Kette so heavy, ich hab Angst, dass mein Genick zerbricht. Kommt der Bitch in ihren Mund, so als wär's Lippenstift. Dieses Rap-Game ist anstrengend, Player. Doch mein Haus hat die Größe von der Lanxess-Arena. Meine Mom hat mir gesagt, Sohn, du musst dich anstrengen, sonst wirst du als Penner auf ner Bank enden. Heute tu ich Geld in die Bank bringen. Hoes auf entspannt ficken, mit Champagner anschütten, Trüffelpizza Lammrücken. Mein Dick ist super hart, spitte einen Superpark. Und ich keep es real, so wie dieser Supermarkt. Balle wie die Utah Jazz, fly wie eine Stewardess. Ich bin zwar nicht gay, doch ich ficke euch, ihr schwulen Keks. Sorry Tiger, aber ich ficke Kylie Jenner. Du Homosexueller, fix mit geilen Männern. Yeah, ich bin juicy, stupid, fruity. Ficke Groupie Hoes mit dem Kondom von Gucci. Du kannst dir mal Jellas kaufen, Louis V Sweater kaufen. Doch es gibt keinen fucking Laden, wo sie Swag verkaufen. Du siehst aus wie ein Müllmann, was du rappst ist Müllmann. Keiner den ich kenne, hört sich ernsthaft deinen Müll an. Ich ruf die Müllabfuhr, holt diesen Müll ab. Hör auf zu rappen, keinem geht dieser Müll ab. Ich mach Geld, ich kann damit alles kaufen. Ich mag Bitches, drin in meinem Bett zum Fuck. Ich mag Fashion, ich trag am liebsten neue Sachen. Ich mag Geld, Hoes, Fine Fashion, Trüffelpizza, Mittag. Ich mag Geld, ich kann damit alles kaufen. Ich mag Bitches, drin in meinem Bett zum Fuck. Ich mag Fashion, ich trag am liebsten neue Sachen. Ich mag Geld, Hoes, Fine Fashion, Trüffelpizza, Mittagessen.